Als Don Lucas schon vielfacher Millionär war, er besaß 4 oder 5 Millionen, begann er, sich unzufrieden zu fühlen. Nicht etwa über seine Millionen, oh nein, irgendetwas brachte ihn aus dem Gleichgewicht. Und so sehr er auch darüber nachdachte, fand er doch den Grund seines Unbehagens nicht heraus. Ich würde dir raten, Lukas, leg dir doch eine Geliebte zu. Ach du lieber Gott, eine Geliebte. Das habe ich längst versucht, das ist ganz zwecklos. Es nützt überhaupt nichts. Dann kauf dir doch eine Yacht und lade uns zu deinen Segelpartien ein. Don Lucas kaufte die Yacht und füllte sie mit Freunden. Bald umsegelten sie den halben Erdball. Aber es war alles zwecklos. Er siechte immer mehr dahin. Diese Segelfahrten langweilen mich. Das Meer ist überall dasselbe. Windstille ärgert mich, Sturm bringt mich in Wut. Gutes Segelwetter ist nur zum Gähnen. Gibt es denn gar nichts, was einem Spaß machen könnte? Hast du es mit Polespielen schon versucht? Natürlich. Und Billard? Wochenlang. Golf? Zum Sterben. Wie wäre es, wenn du angeln gingst? Das kann ich mir nicht zumuten. Bekomme Rheuma davon. Dann ist es am besten, du setzt dich hinter den Ofen und spielst Karten. Um Geld? Natürlich um Geld, sonst ist es ja langweilig. Um Geld ist es mir zu aufregend. Stell dir vor, ich würde verlieren. Welches Vergnügen es den anderen machte, mir alles aus der Tasche zu ziehen. Und um niedrige Einsätze könnte ich nicht spielen, um nicht meinen guten Ruf aufs Spiel zu setzen. Alle Tage wurde er reicher und jeden Tag wurde seine innere Unruhe beängstigender. Die Freunde versuchten, seine Eitelkeit zu kitzeln, und sie wurde tatsächlich immer stärker. In seinem Hochmut sprach er immer wieder von seinem Gelde, ganz unempfindlich dafür, ob er andere damit verdrießen könnte. Bei einem Festessen zum Beispiel. Mit den Millionen ist das wie mit den Sprachen. Schwierig ist das erste halbe Dutzend. Hinterher ist es gleich, ob es sich um Chinesisch handelt oder um ein Geschäft mit Schweizer Käse. In der Hoffnung, dass er die Rechnung bezahlen würde, stimmten ihm alle Gäste zu. Seine Schiffbaugesellschaft in der Bucht von Bilbao verfügte über 2 Werften, sein Schnurrbart über 2 herausfordernde Spitzen. Nur Sorgen hatte er mehr als 2. Denn daran fehlt es überhaupt nicht, wenn man so viele Millionen besitzt. So verfiel er also in Depressionen, die an Wahnsinn grenzten und die seiner Stellung nicht im geringsten entsprachen. Die besten Ärzte des Landes bemühten sich um ihn. Magenspezialisten, Nierenspezialisten, Herzspezialisten, Homöopathen und Naturheilkundige. Er reiste zu medizinischen Kapazitäten nach Paris, Rom, Wien, Amsterdam und London. Er flog nach Stockholm. Eines Tages geriet er an einen kecken jungen Psychiater in seinem Heimatlande. Bisher hat niemand etwas gefunden, sagen Sie. Niemand. Der Magen ist in Ordnung. Ja, der Magen ist in Ordnung, ja. Ja, ich will Ihnen sagen, was Ihnen fehlt. Sie sind nicht dazu geboren, Millionär zu sein. Was? Das wäre doch aber... Ihre Millionen drücken Sie wie den Gepäckträger die schweren Koffer. Absurd. Sie haben die fixe Idee des Geldes. Und solange Sie die haben, können Sie Ihre Millionen nicht mit Würde tragen. Also, was Würde ist, bestimme ich. Zum Beispiel hier. Tut es Ihnen hier weh? Au. Die Nieren. Die Nieren? Sehen Sie, das ist das Gewicht. Es drückt Sie genau da, wo die schweren Lasten den Möbelträger drücken. Die Nieren. Was soll ich da tun? Ja. Schlagen Sie sich alle Gedanken an Geschäfte aus dem Kopf. Und wie stellen Sie sich das vor? Dann macht ein anderer die Geschäfte. Wenigstens die Hälfte des Tages dürfen Sie nicht daran denken, wer Sie sind. Das wäre mein Ruin. Na, ganz und gar nicht. Sehen Sie, Millionen haben doch nur dann einen Sinn, wenn sie einem das Leben erleichtern, nicht wenn sie es erschweren. Mir erleichtern sie das Leben. Nein, sie machen ihnen ihr Leben schwer. Der Beweis dafür ist, dass sie es mit Nieren zu tun haben, wie alle Hafenarbeiter und alle Millionäre, die nicht wissen, was sie mit ihrem Geld anfangen sollen. Sie scheinen eine sehr gemischte Praxis zu haben. Mein Stolz. Und wenn ich es am Herzen hätte, Herr Doktor, wenn ich es doch am Herzen hätte... Ja, das wäre noch viel schlimmer. Hä? Aber es ist ausgeschlossen. Denn dieses Organ habe ich in meiner ganzen Praxis bei einem Millionär noch nicht gefunden. Nein. Wenn er es nämlich besäße, wäre er für den Reichtum untauglich. Die Diagnose des jungen Psychiaters war richtig. Tatsächlich war Don Lucas von dem Gedanken an sein Geld völlig besessen. Ja, noch mehr. Er hatte die fixe Idee, man wolle es ihm stehlen. Die Zeit, die er auf seiner Yacht verbrachte, fern von den Geschäften, machte ihn völlig wild. Er konnte sich auch nicht davon freimachen. Und so stürzte er sich nach seiner Rückkehr mit umso größerem Eifer in den Betrieb. Auf seiner Werft lief ein Schiff nach dem anderen vom Stapel. Mit lustigen Fahnen geschmückt und von hübschen jungen Damen vorher mit Sektflaschen beworfen, schossen sie, sobald die Eichenklötze entfernt waren, in das ölige Wasser der Bucht. Eine ungesunde Gier und Habsucht fraß an ihm. Seine Nerven wurden in dieser Spannung immer angegriffener. Eines Nachmittags flüsterte ihm ein Freund ins Ohr, man sähe bisweilen in den mondhellen Nächten in der Nähe der Werft Boote herumstreifen. Es war kein Wort daran wahr. Aber Don Lucas glaubte es sofort. Beim Hechtessen sprach er mit seiner Frau darüber. Man bestiehlt mich, Adele, man bestiehlt mich. Nachts holen sie mir die Sachen aus der Werft. Aber ich werde ihnen dahinter kommen, verlass dich drauf. Ach, du machst mir Sorgen, Lucas. Warum lässt du dich auch so beeinflussen? Wenn dir so ein Duckmäuser gesagt hat, dass ein paar Banditen um die Werft herumstreifen, so brauchst du doch nicht gleich so eine Affäre draus zu machen. Hast du denn keine Nachtwächter? Der wird schon dafür sorgen, dass nichts gestohlen wird. Dafür ist er ja da. Ich habe das Gefühl, das ist der Obergauner. Ich will ihn heute mal überraschen. Kurz nach Mitternacht war Don Lucas am Haupteingang der Werft. Er klatschte in die Hände und rief nach dem Pförtner. Da der Pförtner schlief, dauerte es recht lange, bis er kam. Ach, Don Lucas. Oh, du erkennst mich und hast nicht einmal geöffnet. Findest du es nicht einmal der Mühe wert? Verzeihen Sie, ich bin ein wenig verschlafen. Verschlafen? Das höre ich gerne. Da brauche ich mich gar nicht weiter zu wundern, wenn inzwischen die Werft ausgeräumt wird. Ich bin nicht der Nachtwächter, Don Lucas. Dafür wär's doch völlig unbrauchbar. Wo ist er? Unterwegs. Ich bin nur der Pförtner. Soll ich ihn rufen? Ich suche mir schon lieber selber. Don Lucas ging allein in die Dunkelheit hinein. Der Mond versilberte die schlichten Eisenplatten und verwandelte die Holzstücke in Silberbarren. Die Schiffsleiber, in magisches Licht gehüllt, verloren ihre Schwere. Die Werft mit all ihren Kränen und Schleppern lag in der sternenklaren Nacht so ruhig da, wie die Arbeiter sie verlassen hatten. Alles wirkte übergroß und geheimnisvoll. Don Lucas wurde ein wenig ruhiger in diesem stillen, blassen Mondlicht. Hinter einem Stoß Balken traf er den Nachtwächter, wie er mit dem Hund spielte. Don Lucas? Sie hier so spät? Ja, ich kann nicht gut schlafen. Wollte einen Spaziergang machen. Ach so. Ja. Nun? Ja. Gibt es nichts Neues? Ja, no. Hier ist es immer ruhig. So. Ja, keine Boote nachts draußen? Oh, kaum. Jedenfalls nichts, was uns auf der Werft etwas angehen könnte. Ja, so. Ja. Die Nächte sind hell und still jetzt. So, hell und still. Ja. Komm her, bei Fußstreck, komm her. Der Hund spielte um die Füße von Don Lucas. Es war alles sehr gemütlich und friedfertig, sodass der Millionär ganz enttäuscht war. Er blickte den Nachtwächter mit wilden, forschenden Augen an. Aber er konnte in dem gleichmütigen Gesicht des Mannes gar nichts feststellen. Er zog sein Zigarettenetui aus der Tasche und hielt es dem Nachtwächter hin. Dieser gab ihm Feuer. Dann zündete er sich selbst eine Zigarette an. Bei Vollmond muss man aufpassen. Die Banditen. Banditen? Ich habe davon gehört. Och, Don Lucas, glauben Sie doch das nicht. Das ist ein dummes Gerede von irgendeinem Narren in die Welt gesetzt. Und wenn es doch welche gäbe? Dann könnten Sie von hier nichts wegnehmen. Ich würde Sie sofort sehen. Don Lucas sah den Nachtwächter wieder prüfend an. Sein Gesicht war so gelassen wie das des Nährvaters Josef in der Bibel. Ich darf mich durch sein gutmütiges Aussehen nicht beeindrucken lassen, dachte Don Lucas. Aber auch der Nachtwächter hatte seine Gedanken. Und es geht aus ihnen hervor, dass sein Respekt vor den Millionen seines Herrn nicht übermäßig groß war. Er wandte sich um, sog mit Behagen an seiner Zigarette und blickte auf Don Lucas mit einem Ausdruck leichten Bedauerns. Das gibt es nur bei reichen Leuten, dass sie nachts nicht schlafen können. Wir Armen kommen immer müde heim und schlafen gleich wie ein Stück Holz. Und was meinen Sie bei all den tausend Dingen, die ich im Kopf habe? Natürlich, ich meine ja eben auch, dass Sie zu viel nachdenken. Stattdessen sollten Sie versuchen, sich körperlich anzustrengen. Hm. Na, da haben Sie vielleicht recht. Sicherlich, Don Lukas. Sehen Sie zum Beispiel die Jagd. Hasen, Schnepfen, Wachteln. Wenn Sie Wildbret nicht mögen, schießen Sie Fuchs und die Krähen. Hm. Das ist gar nicht schlecht. Kaufen sich ein Gewehr und gehen Sie jagen. Da werden Sie schon sehen, wie Sie schlafen. Das halte ich für möglich. Ich wollte überhaupt schon immer auf die Jagd gehen, aber konnte mich nie entschließen. So, aber muss man anfangen. Hm. Ja, wird frisch hier, wie? Ja, in Nächten kühlt es sich ziemlich ab. Ja, werde also nach Hause fahren. Gute Nacht. Gute Nacht, Don Lukas. Gute Besserung. Don Lukas war jetzt etwas freundlicher, als ihm der Pförtner das Tor wieder öffnete. Er war überhaupt von seinen misstrauischen Gedanken an die Banditen, die sich in mondhellen Nächten auf kleinen Booten in seiner Werft schlichen, etwas abgekommen. Der Gedanke an Wachteln, Schnepfen und Hasen hatte ihn zu beschäftigen begonnen. Er stieg in das Auto und nachdenklich ließ er sich nach Hause fahren. Adele erwartete ihn ungeduldig. Hast du etwas gefunden, Lukas? Nichts, hoffentlich. Der Nachtwächter scheint ganz ordentlich zu sein. Siehst du, wie gut? Dem Anschein nach wenigstens, soweit ich das beurteilen kann. Ach, sicherlich. Aber ich mache mir Gedanken. Wieso? Hast du doch etwas bemerkt? Der Nachtwächter meint, ein Gewehr wäre gut gegen die Schlaflosigkeit. Ein Gewehr? Gegen die Schlaflosigkeit? Ein Jagdgewehr. Aha. Also meint er, das Jagen sei gut gegen die Schlaflosigkeit? Natürlich, das Jagen mit dem Gewehr. Nun ja. Ja, aber du kannst doch nicht mit einem beliebigen Jagdgewehr auf die Jagd gehen. Also ich bin gewiss nicht hochmütig, aber das halte ich für unmöglich. Das ist auch wieder wahr. Für ganz unmöglich. Schenk mir noch etwas Kaffee ein, Adele. Ich möchte noch ein Weilchen drüber nachdenken. Nachdem er sich die Sache reiflich überlegt und mit dem besten Waffenschmied des Ortes durchgesprochen hatte, ließ Don Lukas die Bestandteile des Gewehrs einzeln herstellen. Den Schaft und den Kolben in Guernica, wo diese Dinge am besten gemacht werden, den Lauf aus damasziertem Stahl in einem kleinen Betrieb in Eibar, wo die Geheimnisse des Handwerks sich vom Vater auf den Sohn vererben. Das Schloss, dieser so empfindliche Teil des Gewehrs, war Gegenstand langer Besprechungen, bis man den Mann fand, der die besten Gewehrschlösser zu machen verstand. Es war ein älterer Mann, den die Belgier wegen seiner Kunstfertigkeit in seiner Jugend aus dem Baskenland in ihre Fabriken geholt hatten. Er war ein Künstler der Präzisionsarbeit. In seiner Hand vollbrachte die Pfeile wahre Wunder. Nachdem er ein paar Jahre lang in Belgien gearbeitet und sich etwas Geld erspart hatte, kehrte er in seine Heimatstadt zurück. Er kaufte sich ein Häuschen an der Straße nach San Sebastian und widmete sich der Aufzucht von Lehkennen. Erst nach vielen Versprechungen gelang es Don Lukas, ihn dahin zu bringen, dass er vorübergehend die Lehkennen aufgab und ein Gewehrschloss anfertigte. Schon war alles geregelt. Jeder Handwerker hatte das Material, um seine Arbeit zu beginnen. Da kam nach Bilbao eine Nachricht, eine schreckliche Nachricht, die zu einer Umwälzung im gesamten Weidwerk führen musste. Es hieß, eine Waffenfabrik in London verkaufe nun Gewehre, die immer ins Ziel treffen, mit denen man absolut nicht daneben schießen könne. Der Schiffskapitän, der die Nachricht brachte, versicherte Don Lukas, er selbst habe auch so ein Gewehr in der Hand gehabt und von Deck aus, an einem nebligen Morgen, eine Schnepfe geschossen. Don Lukas starrte den Seemann an, als hätte ihn die Vorsehung gesandt. Ja, und wie funktioniert es? Ganz einfach. Das Gewehr hat oben einen kleinen Spiegel, das den ganzen Himmel widerspiegelt. In dem Moment, wo der Vogel im Spiegel erscheint, drückt man ab und schon ist passiert. Und schon ist passiert. Und schon ist passiert. Das ist genial. Überwältigend. Das größte Wunder ist, dass nicht schon früher jemand draufkam. Ja, und wenn man vorher abdrückt, oder hinterher, wenn der Vogel schon durch ist, was ist dann? Dann stirbt der Vogel trotzdem. Denn der Spiegel ist nur zum Schein da. Ach so. Jetzt verstehe ich. Aber das ist noch nicht alles. Zurzeit arbeiten die Amerikaner an einem Jagdgewehr, das noch viel vollkommener ist. Bei dem braucht man nicht mehr nach dem Himmel zu schauen, da ist auch kein Spiegel mehr. Ja, bei diesem neuen Modell muss man nicht einmal mehr nach dem armen Tier sehen. Man hebt den Lauf und schießt einfach drauf los. Ach. Und der Vogel kommt von selbst in den Rucksack gefallen und stirbt dort. Diese Angelsachsen sind unheimlich. Wirklich. Don Lukas wurden vor Bewunderung die Augen feucht. Der Kapitän gab ihm die Anschrift des Fabrikanten und am selben Nachmittag, nachdem er seinen spanischen Waffenspezialisten Bescheid gegeben hatte, sie sollten die Arbeit einstellen, bat er um nähere Einzelheiten. Nach wenigen Tagen schon erhielt er einen Katalog. Auf dem Titelblatt war eine Ente abgebildet, die schon Federn ließ und ins Schilf fiel. Ein Junges flog traurig hinterdrein. Auf der Rückseite wiederum sah man ein Foto der gewaltigen Fabrik. Nach langem, mühevollen Aussuchen verfiel Don Lukas auf ein Gewehr, das wirklich atemberaubend war. Modell de Luxe for Pigeon Shooting and Hunting. Luxusmodell für Taubenschießen und Jagd, hieß es im Katalog unter der Abbildung des Gewehrs. Es war, um es nur einigermaßen zu beschreiben, eine Stradivari aus Metall und Holz. Der automatische Auswerfer, die Läufe, der Verschluss, die Sicherung, der Abzug, der Schaft, der Griff, die Zierplatte, die Beschläge, alles war vollkommen. Und die Präzision der Arbeit war so wundervoll, dass man sich über die Zielsicherheit nicht mehr zu wundern brauchte. Don Lukas schrieb unverzüglich nach England und bestellte das Gewehr. Er schrieb sehr ausführlich, um zu vermeiden, dass etwas verwechselt würde und man ihm etwa ein Gewehr schickte, mit dem er daneben schießen konnte. 2 Wochen vergingen, bis die Waffe aus London eintraf. Es waren 2 aufregende Wochen. Und Don Lukas schlief vor lauter Erwartung noch viel weniger als vorher. Seiner Frau erging es nicht anders. Nun ist es ja für gewöhnlich so, dass besonders hochgespannte Erwartungen von der Wirklichkeit enttäuscht werden. Aber hier war es keineswegs so. Im Gegenteil. Als die Kiste endlich geöffnet war, blieben Don Lukas und Doña Adele vor Staunen und Überraschung der Mund offen. Der Fabrikant hatte seine ganze Kunst aufgewandt. Auf jeder Zierplatte waren reizende Motive eingraviert. Das eine stellte eine Schnepfe dar, die von Hunden verfolgt wurde. In dem Augenblicke, wo die Hunde sie erreichen, fällt sie verwundet in einen See. Im Hintergrund war im Nebel eine gotische Abtei zu erkennen. Auf der anderen Seite sah man, wie der Prinz von Wales im Begriff ist, vom Pferd zu fallen. Der Künstler hatte den interessanten Moment gewählt, wo der Thronerbe gerade vornüber stürzt. Eine ganze Weile betrachteten die beiden das Gewehr in stummer Begeisterung, ehe sie für den erhabenen Gegenstand würdige Worte fanden. Das ist schön, dass man es in den Glasschrank stellen sollte. Diese Angelsachsen, was die Angelsachsen fertigbringen, macht ihnen niemand nach. Lukas? Ja? Dieses Gewehr ist so schön, dass du damit nicht auf die Jagd gehen solltest. Ja. Aber was tue ich ohne Gewehr auf der Jagd? Das stimmt. Andererseits hast du recht. Man getraut sich kaum, es anzufassen. Also ich würde an deiner Stelle ein anderes, billigeres kaufen und dieses behalten, um es zeigen zu können. Es wäre ein so reizender Wandschmuck. Ja, ja, ja, ja, ja. Und der Apparat zum Zielen, wo ist der? Vorsicht, nicht berühren. Er könnte sonst verstellt werden. Es war in den ersten Augusttagen. In der Rioja, in Burgos und Palencia war das Korn schon geschnitten, als eines Morgens Doña Adele in das Arbeitszimmer ihres Mannes kam, um einen Besuch anzumelden. Natürlich ist für solche Dinge üblicherweise das Dienstmädchen da, aber hier handelte es sich auch um keinen üblichen Besuch. Lukas, eine Kommission von Wachteln ist da und möchte dich sprechen. Eine Kommission von was? Wachteln. Aha. Ah, ich kann mir schon denken, was Sie wollen. Sie werden klein beigeben. Herein. Doña Adele ging hinaus, um die Unterredung nicht zu stören. Die Kommission bestand aus 3 Wachteln. Von denen eine etwas ernster und würdiger aussah als die beiden anderen. Offenbar war es eine ältere. Ängstlich und betulich kam sie herein, überall witternd, und als Don Lukas sie bat, Platz zu nehmen, setzten sie sich, wie es Vögel machen, nämlich indem sie die Schwungfedern umständlich an sich rafften. Sie können sich wahrscheinlich denken, weshalb wir kommen. Ich kann es mir denken. Ja, die Jungen da haben einen Schreck bekommen, als sie von dem Gewehr aus London hörten, mit dem man immer trifft. Unser einer ist natürlich älter und, wenn ich so sagen darf, erfahrener. Und da glaubt man nicht mehr alles. Aber die Jugend... Ja, ja, ich verstehe. Ach, bitte, meine Ausführungen scheinen Sie wohl nicht zu interessieren. Nein, nein, reden Sie nur weiter. Ja, wie ich schon sagte, ist in der Vogelwelt eine Panik ausgebrochen, als wir von der Erfindung hörten. Und als wir dann auch noch erfuhren, dass sie im Besitze des bewussten Gewehres seien, da war die Angelegenheit dringend geworden und wir setzten uns zusammen, um Rat zu halten. Ja, ja. Ja, wie soll ich nun fortfahren? Vielleicht, indem Sie zum Kern der Angelegenheit kommen. Zum Kern, ja. Ja, gewiss. Zum Kern. Wahrscheinlich wollten Sie mir erzählen, zu welchem Ergebnis Sie gekommen sind. Ja, ja, wir dachten, dass es vermutlich doch recht mühevoll für Sie sei, sich von zu Hause fortzubemühen. Und dann dachten wir auch, dass die sengende Sonne Sie oftmals belästigen könne oder der Regen... Sehr freundlich, dass Sie an all das denken, so um mein Wohl besorgt sind. Ich sollte also nicht auf die Jagd gehen, nicht wahr? Ja, ganz recht. Oh nein, nein, nein, nein, Sie missverstehen mich. Oh, Sie sollen keinen Nachteil davon haben. Sie können schön im warmen oder kühlen Zuhause bleiben, als wenn Sie gar kein Gewehr hätten. Wir schicken Ihnen, außer in der Schonzeit natürlich, 3 Wachteln jede Woche. Sie werden von selbst erscheinen, läuten und in die Küche spazieren. 3 Wachteln? Sie erheitern mich. Ist Ihnen das zu wenig? Viel zu wenig. Na, dann schicken wir 4. Schließlich habe ich ja das Gewehr. Ja, ich muss darauf hinweisen, dass ich nicht ermächtigt bin, über 5 hinauszugehen. Jetzt scheinen Sie Vernunft anzunehmen. Haben wir uns also auf 5 geeinigt? Meinetwegen. Ach, das beruhigt mich. Kann ich Ihnen vielleicht eine Erfrischung anbieten? Sie haben sicher einen längeren Flug hinter sich. Oh, vielen Dank, nein, nein. Aber... Aber? Ja, wir hätten eine andere Bitte. Dürfen wir das Gewehr einmal sehen? Das Gewehr? Naja, also gut, ausnahmsweise, weil Sie es sind. Hier. Sehen Sie? Das ist das Gewehr. Oh, oh nein. Also das ist ja wirklich schrecklich, Don Lucas. Schrecklich? Ich finde es eigentlich besonders hübsch. Die Beschläge, sehen Sie doch mal hier. Die eingravierten Szenen, der Prinz von Wales. Na, hübsch ist für uns Wachteln vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Nanu, wo sind denn die anderen? Wo sind denn Ihre Kolleginnen? Ja, sie sind in Ohnmacht gefallen. Sie sind es eben nicht gewohnt, Gewehre zu sehen. Etwas Eau de Cologne. Nein, nein, danke. Sie kommen schon wieder zu sich. Ihr Kinder, nehmt euch doch zusammen. Was soll denn der Herr denken? Aber bitte, bitte, man weiß doch, dass junge Damen immer etwas empfindsam sind. Also, Don Lucas, dann bleibt es bei 5, nicht wahr? Mindestens 5. Sonst gehe ich auf die Jagd. Oh, um Gottes Willen. Sie wollen sicherlich aufbrechen. Darf ich Sie zur Tür geleiten? Nein, lieber zum Balkon. Das ist besser. Auf der Treppe könnten wir jemanden begegnen. Es hat mich gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Oh, danke, danke. Ganz auf unserer Seite. Don Lucas öffnete die Balkontür und sie flogen davon. Sie flogen vom Meer auf die Hochfläche. Keine sprach ein Wort. Sie waren tief in Gedanken versunken. Doch waren diese Gedanken durchaus verschiedener Art. Die beiden jungen Wachteln waren ganz erfüllt vom Anblick des furchtbaren Gewehrs, während die Alte ein merkwürdiges Gefühl nicht ganz los wurde. Als sie zu Hause bei den Ihrigen ankamen, kleidete sie das Gefühl in folgende Worte. Ich glaube, wir sind im Begriff, eine große Dummheit zu machen. Ja, und du hast sie begonnen. Du bist schon zu alt und deshalb macht es dir wohl nichts aus, zu sterben. So schimpfte ein Junges, das eben aus dem Ei gekrochen war, und alle anderen Jungen stürzten sich mit ähnlichen Worten auf die Alte. Die Arme schwieg, als sie sich von allem verlassen fühlte. Es gibt Dinge, die der menschlichen Wissenschaft nie erreichbar sein werden, dachte sie. Wie sollte Gott es zulassen, dass die Vögel des Himmels ganz schutzlos sind? Sie schaute zum Himmel auf. Teilnahmslos wölbte sich das Firmament über dem Kampf zwischen Vögeln und Menschen. Eine tiefe Melancholie erfüllte die alte Wachtel. Als es zur Auslosung kam, bat sie, man möge ihr erlauben, die armen Opfer zu begleiten. Stillschweigend flogen sie von der Hochebene zum Meer. Es war Samstag, 9:15 Uhr morgens. Doña Adele trat ins Arbeitszimmer ihres Mannes. Die Wachteln, Lukas. Wie viele sind es? 5. Führ sie herein und sag der Köchin Bescheid. Die alte Wachtel verbarg sich in einem Baum im Garten. Den ganzen Tag über blieb sie dort und dachte über ihren Plan nach. Am nächsten Morgen flog sie durch das offene Fenster in die Küche. Dort sah sie die Kadaver der 5 Gefährtinnen in der Luft aufgehängt, damit sie noch etwas ablagerten und den rechten Geschmack bekämen. Ein edler Gedanke der Rache erfasste sie. Sie nährte sich von einigen Küchenabfällen und schlief auf einem Schrank. Am nächsten Tag blieb sie dort zusammengekauert und hörte sich die Gespräche der Bediensteten an. Alle schimpften über ihren Herrn. »Ich vermute, dass etwas Wahres an diesem Gerede ist«, dachte die Wachtel. Sie beobachtete, wo die Speisereste aufgehoben wurden und gestattete sich in jener Nacht ein Festessen. Wenn sie alles bedachte, was in der Dienerschaft geredet worden war, konnte sie sich ein Bild von Don Lucas machen. Am Morgen flog sie, um der Hitze in der Küche zu entgehen, zum Fenster hinaus und verbrachte den Tag im Garten. Dort befand sich eine Laube, wo sich die Herrschaften am Nachmittag ausruhten. Von einem nahen Baum aus hörte die Wachtel ihre Unterhaltung. Immer mehr konnte sie sich von der Unwissenheit, der Selbstsucht und der Eitelkeit des Millionärs überzeugen. Er war vulgär, ohne Gefühl und Bildung. Weil er ein paar Millionen angehäuft hatte, hielt er sich für besonders intelligent. Und dabei war er doch von so grobschlächtigem Geist, dass man ihn fast bedauern musste. Ich werde stets glauben, dass die Treffsicherheit mehr vom Menschen abhängt als vom Gewehr. Und dieser Kerl kann nichts, nicht einmal jagen, dachte die Wachtel, als sie ihm 2 Tage zugehört hatte. Die Ohren taten ihr weh von so viel Dummheit, und es wurde ihr immer unverständlicher, dass der Himmel einem Geschöpf wie Don Lucas eine solche Macht zuerkennen konnte. Am nächsten Samstag sah sie die triefenden Kadaver von 5 weiteren Gefährtinnen an derselben Stelle hängen. Die Wut brachte sie fast zum Überkochen. Die ganze Nacht konnte sie kein Auge zumachen. Als es Tag wurde, flog sie in den Garten. Sie wusch sich den Kopf und den Schnabel im Brunnen und brach in ihre Heimat auf. Sie flog den ganzen Morgen und bis in den Nachmittag hinein. Es wurde schon dunkel, als sie zu den ihrigen kam. Von der langen Reise war sie ganz erschöpft. Am nächsten Tag machte sie einen Rundflug durch die ganze Gegend. Sie schilderte allen ihren Gefährtinnen, was Don Lucas für ein Geselle war. Sie legte ihnen seine Unverschämtheit dar, seine Hohlheit und seine Eitelkeit. Sie schilderte ihre Erlebnisse und was die Dienerschaft geredet hatte. Im Grunde genommen lachen alle Leute über ihn. Man nimmt ihn nicht ernst, sondern nur sein Geld, und das ist ein gewaltiger Unterschied, sage ich euch. Glaubt mir, wenn die Ochsen fliegen könnten, dieser Mann würde nicht einmal einen Ochsen treffen. Du hast von jeher gewaltig übertrieben. Habe ich das? War ich es denn, die so fest an die Unfehlbarkeit seines Gewehrs geglaubt hat? Und ich sage es euch jetzt wieder, ich glaube immer noch nicht an die Gewehre, die unbedingt treffen. Und ich beschwöre euch, wir dürfen unsere Schwester nicht mehr unnötig opfern. Und wenn er böse wird und auf die Jagd geht, was tun wir dann? So schlimm kann es auch nicht sein. Lassen wir es nur drauf ankommen. Die alte Wachtel bemerkte mit Freuden, dass man ihr mit mehr Sympathie zuhörte. Es gab zwar eine Gruppe, die der kinderreichen Mütter, die schwer zu überzeugen war, aber die Väter der Opfer, besonders die Väter der zukünftigen Opfer, waren auf ihrer Seite. Sie redete unermüdlich und flog von Versammlung zu Versammlung. Sie musste immerfort das Gleiche sagen und hörte immerfort die gleichen Gegenargumente. Wäre sie nicht eine besonders zähe Wachtel gewesen, hätte sie vielleicht vor der großen Schwerfälligkeit ihrer Artgenossen kapituliert. Oft genug ging ihr der ketzerische Gedanke durch den Kopf, dass die Dummheit unter den Wachteln nicht viel weniger verbreitet war als unter den Menschen. Aber schließlich und endlich siegte doch der gesunde Wachtelverstand. Wenn wir jetzt nicht schicken, was wir ihm versprochen haben, geht er auf die Jagd. So soll er doch gehen. Und unser Wort, das wir ihm gegeben haben. Die Menschen halten nicht Wort, weshalb sollten wir armen Vögel es tun? Nein, meine Lieben, keine einzige Wachtel wird dem Meer geschickt. Wer jagen will, soll jagen gehen. Wir machen keine Dummheiten mehr. Es ist aus mit unserer Einfalt. Ich fürchte mich. Dies war aber die letzte Stimme der Angst, die laut wurde. Eine ungeheure Begeisterung brach zu den Worten der alten Wachtel aus. Ein allgemeines Flügelschlagen, dass der Staub der kastilischen Ebene in einer roten Wolke emporfuhr. Ein allgemeines Zehenscharren und Schnabelwetzen. Die alte Wachtel merkte, dass sie das Spiel gewonnen hatte. Nur noch ein Wachtelweibchen widersprach ihr. Gut, gut, aber ihr werdet es schon merken, dann ist es zu spät. Und du, alte Krähe, bist schuld daran, wenn etwas passiert. Die Sprecherin, die unsere alte Wachtel derart beleidigte, war eine niedliche Witwe mit 21 Küken. Die alte stürzte auf sie los, und wenn die anderen nicht dazwischen gefahren wären, hätte sie sie kahl gerupft. Die Tage vergingen. Am Samstag um 11 Uhr läutete Don Lucas die Glocke und erkundigte sich nach den Wachteln. Sie schienen sich diesmal verspätet zu haben. Um Mittag fragte er wieder. Wieder nichts. Um 1 Uhr ging er in den Salon. Das Meer spiegelte die Sonne und der Glanz fing sich in den Beschlägen des Gewehrs. Don Lucas betrachtete es lange. Er betrachtete es aber nur in der sicheren Erwartung, dass das Betrachten allein genügen würde, um die widerspenstigen Wachteln zur Vernunft zu bringen. Um 2 Uhr legte er das Gewehr an die Backe und zielte auf die Möbel im Zimmer, aber auch das hatte keinen rechten Erfolg. Don Lucas streifte durch das Haus wie ein Tiger durch den Käfig. Jetzt geht mir aber die Geduld aus. Und wenn ich einmal losgehe, bleibt mir keine einzige lebendig. Lukas. Was bilden sich diese unverschämten Vögel eigentlich ein? Hab ich nun das Gewehr oder hab ich es nicht? Um Himmels willen, Lukas, reg dich nicht so auf. Du weißt doch, dass du da nicht schlafen kannst. Und wenn du nicht schläfst, haben wir alle im Haus auch kein Recht zu schlafen. Seit 11 Uhr spätestens müssten sie da sein. Und jetzt ist es 5 Uhr am Nachmittag. Und es ist noch nicht einmal eine Entschuldigung da. Entschuldigung? Gott, was für Einfälle du hast. Dann wären sie doch schon selbst gekommen. Und schließlich können wir auch mal einen anderen Sonntagsbraten haben als die ewigen Wachteln. Von Ewigkeit kann hier keine Rede sein. Und es überrascht mich, dass gerade du es fertig bringst, dieses unverschämte Geflügel auch noch zu entschuldigen. Ich kann dir versichern, dass diesmal nicht einmal die Eier davonkommen und wenn ich sie mit dem Kolben einschlagen muss. Ich weiß ja, dass du im Recht bist, Lukas, aber lass ihnen etwas Zeit. Vermutlich haben sie sich verirrt. Ja, ich glaube, heute lag Nebel über den Bergen. Und selbst wenn es nicht der Nebel, sondern der Mutwille gewesen wäre, lass ihnen Zeit. Sie sind so jung und sie entgehen der Strafe nicht, wenn sie eine verdienen. Sonntagabend probierte er den Jagdanzug. Stolz betrachtete er sich im Spiegel und fand sich darin so martialisch, dass er das Gefühl hatte, er könne allein durch seine Gegenwart töten. Auch am Montag meldete sich kein gefiederter Zweibeiner. Ebenso wenig am Dienstag. Am Mittwoch auch nicht. Am Donnerstag konnte man schon bei der Dienerschaft in der Küche allerlei Witze hören. Freitagnacht beweinte die arme Frau das Unglück ihres wilden Gatten. »Wenn Sie morgen nicht kommen, gehe ich auf die Jagd und schieße alles über den Haufen«, hatte er gesagt. Samstag nichts. Sonntag früh ging es los. Auf der Höhe von Ordunja begann der Hund zu bellen. Die alte Wachtel erblickte ihn zuerst. Das ist unser Mann mit dem Gewehr. Ihr seht doch, was er für ein törichtes Gesicht macht. Aber der Hund, dieses fürchterliche Gebärr. Viel Lärm um nichts. Ich habe Angst. Der Herr möge uns schützen. Ich glaube, du hast auch Angst. Ja, natürlich habe ich Angst, denn er könnte ja aus Versehen treffen. Hör zu, jetzt fliegen wir los, denn es ist immer schwieriger, im Flug zu treffen. Mut, liebe Freunde, Mut. Sie flogen auseinander, um nicht ein zu leichtes Ziel zu bieten. Als der Millionär ihrer ansichtig wurde, riss er sofort das Gewehr in die Backe. Piff, paff. Die Schüsse ertönten. Piff, paff, piff, paff. Die alte Wachtel, die allen voranflog, drehte sich um und als sie sah, dass alle unverletzt waren, rief sie jubelnd. Seht ihr's? Die Gewehre treffen nicht unbedingt. Die Gewehre treffen nicht unbedingt. Die Gewehre treffen nicht unbedingt. Die Gewehre treffen nicht unbedingt. So geht es freudig von Schnabel zu Schnabel über den ganzen weiten blauen Himmel. Bald wusste man es in allen Gegenden. Im silbernen Alava, im trockenen Burgos, im düsteren Palencia und in der herben Rioja. Die Gewehre treffen nicht unbedingt. Der Schwarm ging auf ein Saatfeld nieder, voller Freude, mit dem Leben davongekommen zu sein. Die Zarteren piepsten noch ein wenig. Die Mutigen wetzten die Schnäbel, als sei nichts geschehen. Und alle waren jetzt so glücklich, als lebten sie in diesem einen Augenblick für immer. Da begann die alte Wachtel, ihre große Rede zu halten. Ihr lieben Freunde und Gefährtinnen, die ihr Don Lukas ebenso wunderbar entkamt, verlasst euch nicht in allem auf Geld, sondern glaubt an die eigene Leistung, glaubt an euch selbst. Man kann, wie ihr gesehen habt, Gewehre kaufen, aber nicht die Treffsicherheit. Frauen, aber nicht die Liebe. Federn, aber nicht die Anmut, sie zu tragen. Kanonen, aber nicht die Tapferkeit. Flügel, aber nicht den Wachtelflug. Sehr richtig. Zum Trost der Armen wird es im Leben immer genug Dinge geben, die durch Geld nicht zu erwerben sind. Vielleicht sind das sogar die besseren Dinge auf der Welt. Ich glaube es fast. Denn wenn mit Geld so einfach alles zu haben wäre, dann wehe den Menschen und wehe den Wachteln. Dieses sprach die alte Wachtel, und es ist gewiss für einen Vogel eine etwas seltsame Rede. Mag sein auch, dass sich in der Berichterstattung irgendein Fehler eingeschlichen hat, zugegeben auch, dass es nichts besonders Neues war, was die alte Wachtel ihren Gefährtinnen verkündete. Aber eins kann man nicht leugnen, dass sie recht hatte. Nun, wäre es hübsch, wenn wir unsere Geschichte damit beschließen könnten. Aber leider musste die alte Wachtel gleich nach ihrer Rede bemerken, dass schon wieder Hunde in der Nähe waren. Als sie auf 200 Meter Entfernung den Fleischer von Rionceras auf das Saatfeld zukommen sah, begann sie zu zittern. Er war der gefährlichste Jäger der ganzen Gegend. Hart und unermüdlich wie er war, benötigte er keine Gewehre aus London, um die Wachteln reihenweise aus der Luft zu holen. Ihm genügte eine einfache billige Waffe mit nur einem Lauf, der mit einem Stück Draht am Kolben festgemacht war. Aber ach, mit dieser primitiven Flinte traf die Kugel oder der Schrot alles, wohin der Schütze das Auge richtete. Verwirrung und Schrecken erfasste die Vögel. Die alte Wachtel wollte Ruhe und Ordnung des vergangenen Augenblicks wiederschaffen, aber sie vermochte es nicht. Ein heller Schuss ertönte, nur ein einziger. Und die alte Wachtel fiel mit durchschossenem Herzen schwer zur Erde. Aber die Jungen hatten schon alle schnell die Lektion gelernt.